Die Wohnung muss bei der Übergabe in einem ordentlichen Zustand sein, auch wenn eine komplette Renovierung nicht verlangt werden darf. Ein über die Jahre normal abgenutzter Parkettboden oder helle Wände mit leichten Gebrauchsspuren beispielsweise müssen beim Auszug nicht renoviert werden. Haben Mieter aufgrund einer ungültigen Klausel im Mietvertrag dies trotzdem getan, können sie nach der jüngsten Entscheidung des Bundesgerichtshofes die entstandenen Kosten vom Vermieter zurückverlangen, sagt Sigmund Schüchler vom Mieterverein zu Hamburg. Wenn der Mieter in Eigenleistungen das gemacht hat, dann kann er die Materialkosten geltend machen und die Kosten für die entgangene Freizeit. Wenn der Mieter aber sich veranlasst gesehen hat, eine Fachfirma mit der Ausführung der Arbeiten zu beauftragen, dann ist es sogar möglich, dass die insoweit angefallenen Kosten dort geltend gemacht werden können. Der Mieterverein geht von einer Verjährungsfrist von 3 Jahren aus. Viele Klauseln in Mietverträgen sind nach neuerer Rechtsprechung ungültig. Weil es dabei häufig auf einzelne Formulierungen ankommt, sollte man sich Rechtsrat einholen, bevor man zum Pinsel greift, empfiehlt Sigmund Schüchler. Als Beispiel kann man nennen, Klausel, wo drin steht, dass die Wohnung jetzt weiß zurückzugeben ist, sind unwirksam. Klausel, wo drin steht, dass der Mieter in starren Fristen alle 3, 5 Jahre renovieren muss, ist auch unwirksam. Was noch unwirksam sein könnte, sind sogenannte Abwälzungsklauseln, in denen dem Mieter Geldquoten auferlegt werden, je nachdem, in welchen Zeiträumen er hätte renovieren müssen und nicht renoviert hat. Ist die Klausel unwirksam, dann gilt sie auch nicht in älteren Verträgen. Allerdings können individuell getroffene Vereinbarungen unter bestimmten Umständen trotzdem gültig sein, sagt Heinrich Stüven vom Grundeigentümerverband in Hamburg. Da muss aber im Zweifel der Vermieter beweisen, dass eine Individualvereinbarung vorliegt. Und Individualvereinbarungen existieren nur dann, wenn sie von beiden Parteien auch ausgehandelt worden sind. Und das ist im Regelfall nicht gegeben und auch schwer nachweisbar. Für Schäden, die der Mieter verursacht hat, ist er übrigens nach wie vor verantwortlich. Heinrich Stüven erläutert, wie man sie von Schönheitsreparaturen abgrenzt. Der Bundesgerichtshof hat auch in einer Entscheidung gesagt, dass übermäßiges Rauchen, wenn es dann durch normale Schönheitsreparaturen nicht mehr wegzubekommen ist, durchaus auch einen Schadensersatzanspruch auslösen kann. Und so ist es beim Parkett zum Beispiel ähnlich. Wenn jemand normal abgenutzt hat, ist es ohnehin Aufgabe des Vermieters, fällt also sowieso nicht unter die Schönheitsreparaturen. Ist es aber so, dass das Parkett nun sehr verstrammt oder möglicherweise eben halt auch Löcher da drin sind, dann sind es Schadensersatzansprüche. Wer einen Mietvertrag abschließt, sollte ein genaues Protokoll über den Zustand der Wohnung machen, sodass auch beim Auszug nachzuvollziehen ist, wer welche Aufgaben übernehmen muss. Auch wenn Mieter beim Auszug nicht immer renovieren müssen, müssen sie dennoch dafür sorgen, dass die Wohnung in Ordnung gehalten und in Abständen renoviert wird. Nicht nach festgelegten Fristen, sondern wenn es erforderlich ist. Grundsätzlich kann man sagen, zu Schönheitsreparaturen gehört das Streichen der Wände und der Decken und das Streichen der Innenseiten von Fenstern und Türen sowie das Streichen von Heizkörpern.